Den Massenmedien meldungen in Südkorea zufolge befürworten die südkoreanischen Militärs vom Anfang des neuen Jahres an die innerkoreanische Konfrontation und beschäftigen sich mit den Kriegsübungen. Am 1. Januar behauptete der Verteidigungsminister, dass die Gefahr einer Provokation Nordkoreas bestehe und die Armee unter diesen Umständen unerschütterlich bleiben und nur den Feind scharf beobachten solle. Der Gesamthauptstabschef der südkoreanischen Armee flog an diesem Tag mit einem AWACS-Flugzeug im Luftraum über den 5 Inseln, die als gefährlichste Gewässer auf dem koreanischen Wüstenmeer gelten, über der Halbinsel Taean und dem koreanischen Ostmeer und überprüfte die Kriegseinsatzbereitschaft der Truppen. Gleich mit Beginn des neuen Jahres organisierten die Landstreitkräfte in 6 Regionen im Rahmen des einzelnen Armeekorps Artillerieschussübungen gegen die nördlichen Feinde. Der Generalstabschef der Luftwaffe machte am 2. Januar im Luftraum über dem koreanischen Ostmeer in Kampfflugzeug einen Kommandoflug und erteilte den Kampfflugzeugen in der Bereitschaft einen Startbefehl zur Erfüllung der Aufgaben für taktisches Abfangen der feindlichen Flieger. Auf dem Meer hielten die Kriegsschiffe der Marine ein Seemanöver einschließlich der Scharfschussübung ab. Bei der Anleitung dieser Kriegsübung gab der Generalstabschef der Marine den Befehl, auch im neuen Jahr den Feind vor sich scharf zu verfolgen. Auf die Kriegshetze der Führungsschicht erwiderten die unteren Befehlshaber, dass sie den Feind entschieden bestrafen, die nordwestlichen Inseln verteidigen, die nördliche Meeresgrenzlinie schützen und den Feind bei der Provokation schnellst bezwingen werden.